Kapitel 4 Der große Schlummer G.S. Wer jemand anderes sein will, vergeudet, was er ist. Kurt Cobain. Wer das ist, wissen Sie, oder? Als ich anfing, mich mit dem ganzen Selbsthilfeding zu befassen, war ständig von einem gewissen Ego die Rede. Das verwirrte mich total. Ich hatte immer gedacht, ein großes Ego zu haben hieße, eingebildet und angeberisch zu sein. Ganz nach dem Motto, ich verklicke dir jetzt erstmal, wie großartig ich bin, Puppe, und dann zeige ich dir meine Muckis. Arroganz und Prahlerei, bitte nicht mit Selbstliebe und Selbstvertrauen verwechseln, gehören zum Ego, keine Frage. Aber es geht noch um viel mehr. In der spirituellen Selbsthilfewelt bezeichnet Ego das Schattenselbst, das falsche Selbst. Das Selbst, das sich wie ein Weichei verhält. Es ist der Teil von uns, der das Steuer übernimmt, wenn wir etwa unser Glück sabotieren. Das machen wir zum Beispiel, indem wir unseren Partner betrügen, weil wir tief drinnen glauben, wir hätten es nicht verdient, geliebt zu werden. Es ist der Teil von uns, der uns davon abhält, unserem Herzen zu folgen und Schauspieler zu werden, weil wir panische Angst davor haben, so gesehen zu werden, wie wir wirklich sind. Es ist der Teil von uns, der sich lang und breit darüber auslässt, wie toll wir sind und auf die Kacke haut, weil wir unsicher sind und unbedingt von außen bestätigt bekommen müssen, dass wir gut genug sind. Ein Ego-Trip kann in den unterschiedlichsten Formen auftreten. Von nun an werde ich das Ego als den großen Schlummer bezeichnen, abgekürzt GS. Das halte ich für weniger verwirrend. Außerdem finde ich diesen Begriff viel passender. Denn der Hauptgrund dafür, wenn es scheiße läuft, ist, dass wir noch nicht aufgewacht sind. Dass wir noch nicht erkannt haben, wie mächtig wir in Wahrheit sind, welche enormen Möglichkeiten das Universum für uns bereithält. Vielleicht lässt sich das alles noch nicht messerscharf erkennen, wenn wir chronisch pleite sind, nur Vollpfosten kennenlernen oder auf einer Party vor lauter Hass auf unser Leben unkontrolliert in Tränen ausbrechen. Geleitet wird der große Schlummer von ihren einschränkenden falschen Überzeugungen, also dem Müll, der ihrem Unterbewusstsein eingetrichtert wurde, als sie ein Kind waren. Hinzu kommen die wenig förderlichen oder schmeichelhaften Entscheidungen, die sie in Bezug auf sich selbst getroffen haben. Der GS holt sich Bestätigung nur von außen. Ich tue das, um deine Liebe zu gewinnen. Deine Meinung über mich ist wichtiger als meine eigene. Der GS reagiert, statt zu agieren. Meine Umstände kontrollieren mein Leben. Ich bin ein Opfer. Er basiert auf Ängsten und ist erpicht darauf, sie sicher innerhalb der Grenzen ihrer Realität festzuhalten. Auch als Komfortzone bekannt. Memo. Ihre eigene Realität haben Sie auf der Grundlage der einschränkenden, falschen Überzeugungen erschaffen. Der große Schlummer lebt in der Vergangenheit und in der Zukunft. Er glaubt, dass Sie separat von allem anderen in Ihrer Umgebung existieren. Dagegen ist Ihr wahres Selbst, Ihr höheres Selbst, Ihr Hammertypen selbst der Teil von Ihnen, der in Verbundenheit mit der Ursprungsenergie agiert. Es erhält seine Bestätigung von innen. Ich liebe mich und vertraue auf mich. Das fühlt sich richtig an. Ich habe eine Aufgabe. Ich werde geliebt. Ihr wahres Selbst ergreift die Initiative. Die Kontrolle über mein Leben habe ich. Ich ziehe jetzt mal los und zeige allen, wie großartig ich bin. Es baut auf Liebe auf und setzt sich dafür ein, eine Realität zu erschaffen, die auf ihrem grenzenlosen Potenzial basiert. Das kann geschehen, sobald sie aus dem GS erwachen. Ihr wahres Selbst lebt in der Gegenwart und steckt nicht in Grübeleien fest. Es glaubt an Wunder und ist eins mit dem Universum. Jeder von uns durchlebt, in unterschiedlichem Maße, beide Perspektiven. Während ich bezweifle, dass es irgendjemanden gibt, der völlig schlummerfrei ist, sind die meisten Leute so tief im GS versunken, dass sie sich mit einer Realität zufrieden geben, die weit unter ihren Möglichkeiten liegt. Kaum jemand ist sich dessen bewusst, was alles möglich wäre. Wir leben in einer auf Ängsten basierenden Gesellschaft, die über jeden die Nase rümpft, der aus dem großen Schlummer erwacht, aus seiner Komfortzone herausspringt und sich zu neuen Ufern aufmacht. So ein Sprung ins Ungewisse wird oft als unverantwortlich, egoistisch oder verrückt bezeichnet. So lange halt, bis man Erfolg hat. Ab dann gilt man natürlich als genial. Der Grund dafür ist einfach. Zu sehen, wie sich jemand ganz der Verwirklichung seiner Träume widmet, kann erschütternd sein. Besonders für jemanden, der sein Leben lang Beweise dafür gesammelt hat, warum sich seine eigenen Träume unmöglich erfüllen lassen. Das ist natürlich eine grobe Verallgemeinerung. Es gibt immer genügend Leute, die uns ermutigen. Sie wollen den GS beenden und ihr Leben massiv zum Positiven verändern? Dann ist eine der ersten Reaktionen, mit denen sie rechnen können, die Missbilligung derer, die weiterdösen. Vor allem der Menschen, die ihnen am nächsten stehen. So blöd das auch klingt. Geäußert wird das Unbehagen in verschiedenen Formen. Wut, Verletztheit, Erstaunen, Kritik, lautes Schnauben. Immer wenn sie über ihre neue Firma oder ihre neuen Freunde sprechen, werden sie Hinweise darauf bekommen, wie sehr sie sich verändert haben. Stirnrunzeln, Sorge um sie, Spott, Ausschluss aus der Kommunikation über soziale Medien und solche Sachen. Eine wohlmeinende Freundin? Shirley, willst du wirklich deine sichere Arbeitsstelle aufgeben, um ein Nagelstudio zu eröffnen, obwohl du 2 Kinder hast, einen Hauskredit abzahlen musst und dein Blutdruck zu hoch ist? Papa, die meisten neuen Betriebe überleben nicht lange. Vor allem in dieser schlimmen wirtschaftlichen Lage. Machst du dir denn gar keine Gedanken darüber, was aus deiner Familie wird, wenn du scheiterst? Natürlich macht Shirley sich darüber Gedanken. Sie wacht deshalb jede Nacht mit Panikattacken auf. Doch sie überwindet ihre Ängste, um etwas zu erschaffen, für das sie wirklich brennt. Sie will lieber ihr eigener Boss sein, statt quälend langsam vor sich hinzusterben und mit ihnen am Wasserspender zu stehen, um darüber zu meckern, wie trocken der Kuchen war, den der Chef zum Geburtstag im Konferenzzimmer ausgegeben hat. Sie wollen auch ihren Hammertypenmuskel trainieren, um mutige Entscheidungen zu treffen? Dann sind die Ängste und Befürchtungen, mit denen andere sie überhäufen, das Letzte, was sie brauchen können. Selbst wenn sie aus Liebe und Sorge um sie geäußert werden. Daher empfehle ich Ihnen dringend, in Gegenwart von Leuten, die Sie runterziehen würden, einfach nichts zu sagen. Picken Sie sich stattdessen die Leute heraus, die Ihren Traum schon leben oder ihn gerade verwirklichen. Vertrauen Sie sich denen an, von denen Sie wissen, dass Sie sie unterstützen werden. Denn wenn Sie versuchen, den Widerstand des GS zu brechen, werden Sie genügend mit dem Drama in Ihrem Inneren zu tun haben. Der große Schlummer ist wie eine überfürsorgliche italienische Mama. Sie ist nicht nur dagegen, dass sie vor die Tür gehen. Sie will auch, dass sie für immer bei ihr wohnen bleiben. Ihre Absichten sind gut, aber sie beruhen nur auf Angst. Solange sie in der vertrauten, risikofreien Zone ihrer gegenwärtigen Realität verharren, ist der GS voll zufrieden.